Der Vortrag heißt, wie ihr alle lesen könnt und auch schon vorher wusstet, der Mythos vom grünen Leviathan. Also es geht um die Kritik der Staatsfixierung in der ökologischen Debatte. Jetzt ist natürlich hat sich für mich die Frage gestellt, das Thema habe ich irgendwann vor 3 Monaten mal festgelegt und aus gutem Grund, weil es ja doch eine sehr starke Tendenz gibt in der ökologischen Debatte, nach dem Staat zu rufen. Also quasi, die Krise ist so schlimm, da muss jetzt ein Akteur her, der wirklich was kann, der es wirklich reißen kann, und das soll dann der Staat sein. Also gibt es ja schon eine sehr starke Staatsfixierung, nach dem Motto eben, der Staat soll es richten, die Krise drängt, es muss sofort gehandelt werden, und es gibt nur einen Akteur, der diese Handlungsmacht hat, das ist der Staat. Da gibt es verschiedene Konzepte. Ich habe jetzt einfach mal so zwei, ja, sagen wir mal, idealtypische genannt, nämlich das bekannte Green New Deal, wo es auch alle möglichen Varianten natürlich gibt. Das läuft darauf hinaus, dass der Staat quasi als Reformmaschine tätig wird, also der Kapitalismus transformiert hin zu einem grünen Kapitalismus. Und es gibt Konzepte, die sich als radikaler verstehen, die unter der Überschrift laufen Ökosozialismus oder auch Staatssozialismus, ökologischer Staatssozialismus bis hin zu Ökoleninismus. Und da geht es eben um was anderes, nämlich einfach nicht einfach nur den Kapitalismus zu reformieren, sondern dem Anspruch nach, den Kapitalismus grundlegend zu transformieren, indem der Staat die Planung der Produktion übernimmt, vielleicht noch in Verbindung mit genossenschaftlichen Konzepten etc. Ich halte das für eine grundlegende Fehleinschätzung, in dieser Situation nach dem Staat zu rufen. Und ich habe dann mir so die Frage gestellt, wie ziehe ich das auf, ziehe ich diesen Vortrag auf. Ich habe erst angefangen, die einzelnen Konzepte zu kritisieren, habe mich dann aber dafür entschieden, das etwas grundsätzlicher zu machen. Also etwas grundsätzlicher hinzuschauen, was ist eigentlich der Staat, welche Rolle spielt der in der kapitalistischen Reichtumsproduktion, welche Handlungsmacht hat er denn grundsätzlich, um dann von dort aus nochmal auf diese Konzepte zurückzukommen. Ich habe mich dafür entschieden, auch deshalb, weil der Vortrag dadurch so einen gewissen Überblick gibt. Also ich werde so ein paar grundlegende Begriffe auch nochmal kurz erläutern. Was ist abstrakter Reichtum? Was ist eigentlich die kapitalistische Reichtumsform? Wieso ist sie ihrem Wesen nach nicht ökologisch nachhaltig, wenn man das so nennen will? Ja? Also warum tendiert sie dazu, Naturgrundlagen zu zerstören? Also ein paar grundsätzliche Fragen, die im Seminar ja dann auch immer wieder auftauchen. Also wir haben morgen die Workshops, wo es um die Frage des Wachstums geht, wo es um die Frage der Externalisierung geht, wie wird Natur definiert, nicht nur in einem, sagen wir mal, im objektivierten Sinne von Naturressourcen oder Naturgrundlagen, sondern wie wird in der kapitalistischen Beziehungsform, was wird da alles als Natur definiert, nämlich zum Beispiel auch oder wesentlich eben in der Konstruktion des Geschlechterverhältnisses. Das ist ein Workshop, den die Friederike ja machen wird. Und jetzt habe ich noch was vergessen. Ja, grundsätzlich die Frage der Reichtumsform bei Julian im Workshop, der Zerstörungsgewalt dieser Reichtumsform. Und gleichzeitig kommen diese Fragen nochmal im World Café auch auf. Das sind Fragen, die auch von euch gekommen sind und die wir da fürs World Café zusammengestellt haben. Und natürlich dann auch in der Podiumsdiskussion am Sonntag, wo es auch mal um die Frage der Transformation geht. Ja, also insofern versuche ich auch mit diesem Vortrag so ein bisschen so einen Bogen zu schlagen, wo verschiedene Fragen, die im Seminar vorkommen werden, vertieft werden, schon angeschnitten werden. Wir können das jetzt hier also alles nicht erschöpfend diskutieren nachher, aber das macht auch gar nichts, weil das ist jetzt ja auch quasi so ein Einstieg in das Seminar. Also so verstehe ich es. Ich hoffe, es ist einigermaßen gelungen. Aber das werdet ihr dann ja selber mir auch rückmelden. Ja, vielleicht vorab mal ein paar vier Thesen, die quasi den Vortrag strukturieren. Also zunächst mal, der Staat ist integraler Bestandteil der kapitalistischen Form der Reichtumsproduktion. Diese Form des Reichtums ist der abstrakte Reichtum, dazu gleich mehr. Und dieser abstrakte Reichtum ist zweitens grundsätzlich unvereinbar mit einer ökologisch nachhaltigen Produktions- und Lebensweise. Weil aber drittens der Staat integraler Bestandteil dieser Reichtumsproduktion ist und nicht irgendwie ein äußerer Akteur, deshalb kann er die ökologische Krise nicht lösen, sondern nur verdrängen. Und zwar so lange, bis es nicht mehr geht. Und viertens, das ist dann die Frage der Transformation, die ich zum Schluss dann noch relativ kurz anschneide. Eine gesellschaftliche Transformation führt trotzdem nicht am Staat vorbei, weil der Staat nun einmal das Feld des Allgemeinen besetzt. Das heißt, Transformation muss auch auf dem Feld des Staates und der Politik erkämpft werden. Die Frage ist dann allerdings, wie kann das aussehen? Das sind so die Leitlinien für den Vortrag. Und dann fange ich mal an mit so den grundlegenden Begriffen. Also was ist die Grundstruktur der kapitalistischen Gesellschaft? Wir wissen alle, die kapitalistische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die auf Warenproduktion beruht. Aber was liegt eigentlich dieser Warenproduktion zugrunde? Ja, also die fällt ja nicht vom Himmel. Und man kann sagen, dass das Grundlegendste, die grundlegendste Struktur der kapitalistischen Gesellschaft, die ist, dass der soziale Zusammenhang in vereinzelte Einzelne aufgelöst ist. Und diese vereinzelten Einzelnen sind wegen dieser Vereinzelung gezwungen, ihre gesellschaftlichen Beziehungen über Waren herzustellen. Das gilt logisch, aber es gilt auch historisch. Also historisch ist der Kapitalismus ja auch, die Durchsetzung des Kapitalismus immer damit, überall wo er durchgesetzt wird, geht damit einher, dass Formen der Produktion, die in irgendeiner Weise auf gemeinschaftlichen Formen beruhen, dass die zerstört werden, dass die Menschen herausgerissen werden, dass sie gezwungen werden, sich irgendwie auf dem Markt zu verkaufen. Insofern können wir sagen, dass diese Gesellschaftlichkeit, die hier entsteht, eine ganz spezifische ist, eine historisch spezifische Form der gesellschaftlichen Beziehung. Und sie beruht auf der Verfolgung von Partikularinteressen oder Privatinteressen. Die vereinzelten Einzelnen müssen ihre Partikularinteressen verfolgen, auch wenn sie das vielleicht moralisch ablehnen, aber das ist in der Struktur angelegt, ja, indem ich mich mit anderen über Waren in Beziehung setze, indem ich, und Waren sind nichts anderes als Produkte von Privatarbeit, ja, also ich produziere für mich privat, aber gleichzeitig für die Gesellschaft, indem ich diese Produkte eben mit anderen Waren in Beziehung setze und darüber meine Beziehungen herstelle. Und in dieser Beziehungsform ist die Verfolgung von Privatinteressen vorgegeben. Ja? Das heißt nicht, dass jeder und jede sich immer rücksichtslos danach richtet und trotzdem bleibt es die Grundstruktur, in der wir alle sozusagen eingebettet sind. Also wir haben es hier zu tun mit einer historisch spezifischen gesellschaftlichen Beziehungsform. Aus dieser Beziehungsform folgt aber, die gesellschaftlichen Beziehungen nehmen die Gestalt von Dingen an, also Waren, und diese Dinge verselbstständigen sich gegenüber den Menschen und werden zur zweiten Natur. Marx nennt das den Fetischismus der Warenproduktion. An anderen Stellen ist auch von zweiter Natur die Rede, in dem Sinne, dass diese Dinge, diese Waren zu einer äußerlichen Macht über die Gesellschaft und über die vereinzelten Einzelnen werden und ihnen gegenübertreten mit Zwängen, die die Gestalt von Naturgesetzen annehmen oder so erscheinen. Ja, sie sind quasi, sie werden auch so ideologisiert. Ja, das ist halt so. Die Menschen waren schon immer Egoisten und deswegen gibt es den Markt und deswegen gibt es auch bestimmte Zwänge, hinter die kann man nicht zurück. Tatsächlich ist das aber was historisch Spezifisches. Also das gibt es erst seit wenigen Jahrhunderten in Ansätzen und als allgemeine Form erst in den letzten, sagen wir mal, 200, 300 Jahren, regional zumindest, globalisiert erst seit wirklich kurzer Zeit. Was diese, also diese Beziehungsform und was diese, was daraus, was damit einhergeht, ist eine bestimmte Form des Reichtums, abstrakter Reichtum, können wir das nennen, weil es sich dieser Reichtum oder der gesellschaftliche Reichtum in den Waren oder im Wert der Waren darstellt. Also gesellschaftlicher Reichtum gilt nur, was sich im Wert der Waren darstellt und was uns im Alltag als Geld gegenübertritt oder als Geldform. Was macht nun den abstrakten Reichtum aus? Ein paar wesentliche Charakteristika. Also zunächst mal, abstrakter Reichtum ist Selbstzweck. Das heißt, produziert wird um der Produktion willen. Der Inhalt ist gleichgültig. Es ist völlig egal, welche Waren produziert werden, ob die jetzt gesellschaftlich nützlich, ob sie schädlich sind, ob sie die Umwelt zerstören, ist völlig egal. Also der Inhalt ist gleichgültig. Es wird produziert um der Produktion willen. Und um das etwas zu präzisieren, also Zweck ist die Vermehrung des Werts, das ist der Selbstzweck, also aus Geld soll mehr Geld werden. Ja, das ist diese berühmte Formel, die wir bei Marx finden, GW, G', aus Geld, Ware, mehr Geld. Und das ist ein endloser Zwang, also ein Zwang, der aus sich heraus kein Ende hat, weil er ja rein quantitativ ist. Ja, also am Anfang steht Geld, am Ende steht Geld oder mehr Geld. Und das bedeutet nichts anderes, als dass dieser abstrakte Reichtum dem Zwang zur endlosen Vermehrung oder zur endlosen Akkumulation von Kapital unterliegt. Das ist nichts anderes, oder das ist das, was dem berühmten Wachstumszwang zugrunde liegt, von dem ja der jetzt auch zu Recht in aller Munde ist, wo aber oft etwas Verwirrung herrscht, wo kommt der eigentlich her? Da werden dann oft verschiedene Faktoren genannt, technologische Faktoren und der Konsum und alles. Das gibt's natürlich, steht natürlich alles irgendwie in Beziehung dazu. Aber das Grundlegende, was diesen Wachstumszwang im Kern oder im Wesen ausmacht, ist diese Form des Reichtums, die ein Reichtum ist, der auf sich selbst bezogen ist, also einem Selbstzweck unterliegt. Damit einhergeht, dass abstrakter Reichtum ein extrem bornierter Reichtum ist, also ein enger Reichtum. Ja, also gesellschaftlicher Reichtum wird auf Wert reduziert, wie schon gesagt. Das heißt, als Reichtum gilt wirklich nur, was Produkt warenförmiger Arbeit ist und sich im Geld darstellt. Und alles andere erscheint nicht als gesellschaftlicher Reichtum, obwohl es natürlich gesellschaftlich real ist. Da gibt es so ein Bonmot, das habe ich einfach jetzt noch mit dazugepackt von Robert Kennedy aus den 60er Jahren, der mal gesagt hat, das Bruttoinlandsprodukt misst alles außer dem, was das Leben lebenswert macht. Das ist so, finde ich, ein ganz netter Bonmot, der das ein bisschen ausdrückt. Was heißt das aber konkret oder etwas genauer ausgedrückt? Das heißt zunächst einmal, dass abstrakter Reichtum aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang herausgelöst ist. Ja, also wenn als Reichtum nur gilt, was Produkt von Privatarbeit ist, was sich in Waren darstellt, dann, und dieser Reichtum sich verselbstständigt gegenüber der Gesellschaft seine Zwänge aufdrängt, dann heißt das auch, dass dieser Reichtum aus dem gesellschaftlichen Kontext herausgelöst ist. Er ist auf sich selbst bezogen. Und das bedeutet, anders gesagt, dass alles andere zu einem Außen definiert wird. Also alles, was außerhalb dieser engen Form des Reichtums liegt, ist etwas, oder anders gesagt, alles, was nicht zu dieser engen Form des Reichtums dazugehört, wird als Außen definiert, wird zu einem Außen gemacht, zu dem es eine instrumentelle äußerliche Beziehung gibt. Also es kann genutzt werden, es kann vernutzt werden, weil das Einzige, was gesellschaftlich wirklich zählt, ist eben, was sich im Geld darstellt. Das sind zunächst mal ganz wesentlich die ganzen unbezahlten Tätigkeiten, vor allem die Care-Arbeit, also ein riesiges Spektrum an Tätigkeiten, die gesellschaftlich notwendig sind, die gesellschaftlich permanent verrichtet werden. Und diese Tätigkeiten tauchen aber ja in der abstrakten Reichtumsform nicht auf. Sie stellen sich nicht in Geld dar. Und deshalb sind sie zwar nicht Teil der Reichtumsform, werden aber trotzdem permanent vereinnahmt. Sie bilden ja quasi die Grundlage, die Rückseite dieser warenförmigen Arbeit. Sie werden vereinnahmt, sie werden unsichtbar gemacht, unsichtbar, weil sie eben nicht in der Reichtumsform auftauchen, und sie werden, und das hängt damit, und da gibt es eben diese Beziehung zum Geschlechterverhältnis, sie werden überwiegend weiblich eingeschrieben, das heißt als weiblich definiert, was natürlich eine historisch spezifische gesellschaftliche Konstruktion ist, also eine Geschlechterkonstruktion, die mit dieser Reichtumsform inhärent verbunden ist. Ja. In der wertkritischen Diskussion hat Roswitha Scholz den Begriff der Abspaltungslogik dafür geprägt. Ja, also da gibt es den Wert, die Warenproduktion und das, was davon abgespalten wird. Also es gehört dazu, wird aber abgespalten. Und ich denke, das drückt das auch ganz begrifflich sehr treffend aus. Ich will jetzt diesen Punkt nicht weiter verfolgen, weil ich muss mich jetzt konzentrieren in meinem Vortrag auf die Frage der Staatsfixierung und auf die Frage welche Rolle der Staat eigentlich als ökologischer Akteur spielen kann. Deswegen der zweite Punkt. Ich hatte gesagt, abstrakter Reichtum definiert alles zu einem Außen, was nicht sich in Warenform ausdrückt oder was nicht Produkt von Privatarbeit ist. Und das bedeutet eben auch, dass die Natur als bloßes Material der Wertproduktion definiert wird. Das ist also ein Außen, die Natur, oder es wird eigentlich überhaupt erst ein Begriff der Natur konstruiert, der dieses Außen darstellt. Ja, also das Natur ist dann das, was ausgeschlossen ist aus der gesellschaftlichen Produktion und zugleich natürlich rücksichtslos verschlissen wird. Weil abstrakter Reichtum stellt sich zwar da in Wert, er abstrahiert von jedem Inhalt, ist aber immer auf Inhalte angewiesen. Also auch abstrakte Reichtumsproduktion muss immer einen Inhalt haben. Insofern braucht es dieses Material einen stofflichen Inhalt. Und dieser stoffliche Inhalt kommt zu wesentlichen Teilen aus der Natur. Nur, dass diese Natur, oder das, was dann als Natur definiert wird, als dieses Außen rücksichtslos verbraucht werden kann. Oder rücksichtslos verbraucht wird, sagen wir mal so. Da gibt es dann natürlich auch Grenzen. Aber wir haben es hier eigentlich schon den Grund dafür, warum abstrakte Reichtumsproduktion prinzipiell nicht mit einer ökologischen Produktionsweise verträglich ist. Denn abstrakte Reichtumsproduktion beruht auf endloser Vermehrung, also endlosen Verbrauch, wogegen die Ressourcen, die Natur, Grundlagen nun einmal endlich sind. Also das ist einfach nicht kompatibel. Das ist das eine, das ist der Versuch, also endlos Ressourcen einzusaugen. Und das andere ist, dass aber auch Emissionen aller Art, Zerstörung der Biodiversität, oder Emissionen, die sich dann in der Klimakrise ausdrückt, etc., alles das in der abstrakten Reichtumsproduktion nicht abgebildet sind. Das taucht nicht auf. Ja, das ist eben dieses Außen, auf das wird das abgelagert. Und deswegen können wir in diesem Zusammenhang von einer inhärenten, also wesenhaften Externalisierungslogik sprechen. Begriff der Externalisierung wird ja auch viel diskutiert, der ist auch zentral, finde ich. Aber auch hier, denke ich, ist es wichtig zu sehen, dass es diese Externalisierungslogik mit, also wesenhaft mit der abstrakten Reichtumsproduktion, also mit dieser historisch-spezifischen Form des Reichtums und mit dieser historisch-spezifischen Form gesellschaftlicher Beziehung zusammenhängt. Wir kommen zum Staat. Zum abstrakten Reichtum gehört notwendig der Staat. Warum? Also kapitalistische Gesellschaft beruht auf dem allseitigen Gegeneinander von Privatinteressen. Ja, also diese Zersplitterung des gesellschaftlichen Zusammenhangs in vereinzelte Einzelne, die ihren Zusammenhang eben über die Verfolgung von Privatinteressen herstellen. Das ist die Grundstruktur. Und gleichzeitig haben wir es mit dieser spezifischen Reichtumsform zu tun, die, wie ich eben schon ausgeführt habe, zur Zerstörung nicht nur der ökologischen oder der Naturgrundlagen führt, sondern auch dazu tendiert, überhaupt den gesellschaftlichen Zusammenhang zu zerstören. Auch der gesellschaftliche Zusammenhang kommt in dieser Privatarbeit ja nicht vor. Ja, also alle verfolgen ihre Privatinteressen. Also ist diese Beziehungsform, obwohl sie gleichzeitig eine Form der Gesellschaftlichkeit ist, eine Beziehungsform, in der das Allgemeine nicht vorkommt. Das ist ein innerer Widerspruch dieser gesellschaftlichen Beziehungsform. Ich habe es hier auch schon ungesellschaftliche Gesellschaftlichkeit genannt. Und dieser innere Widerspruch führt dazu, dass es einen Staat geben muss, nämlich das gesellschaftliche Allgemeine muss irgendwo auftauchen, es wird delegiert an einen äußeren Gewaltapparat, einen ausgesonderten Gewaltapparat, der dafür sorgt, dass das Ganze irgendwie der gesellschaftliche Zusammenhang gewährleistet wird und eben nicht aufgrund des inneren Widerspruchs auseinanderfliegt, sich selber zerstört. Was habe ich jetzt hier? Ja. Also, um es in einer marxischen Begrifflichkeit auszudrücken, der Staat ist die abstrakte Allgemeinheit der kapitalistischen Gesellschaft. Was meint das? Also, es ist keine konkrete Allgemeinheit in dem Sinne, dass wirklich die allgemeinen gesellschaftlichen Angelegenheiten für sich einen Stellenwert haben, für sich reguliert werden, für sich entschieden werden von der Gesellschaft, sondern es ist eine Allgemeinheit, die immer schon diese Zersplitterung der Gesellschaft voraussetzt, die immer schon die bestimmte Reichtumsform voraussetzt und die deshalb auch immer nur die allgemeinen Voraussetzungen dieser allseitigen Interessenkonkurrenz und der abstrakten Reichtumsproduktion in irgendeiner Weise regulieren kann und regulieren muss auch. Muss regulieren, weil sonst fliegt das Ganze auseinander. Das heißt, was bedeutet das? Das heißt, wesentlich natürlich, die Formprinzipien müssen abgesichert werden, also Privateigentum, Rechtsform, das ist ganz wesentlich. Ja, also Warenform ohne exkludierendes Privateigentum funktioniert nicht. Das ist schon im Begriff der Ware angelegt. Also die Ware ist Produkt von Privatarbeit. Damit sind sofort alle anderen ausgeschlossen vom Eigentum an diesem Ding. Also es ist eine elementare Form, wesentliche Form der kapitalistischen Gesellschaft. Und damit zusammenhängt natürlich auch die Rechtsform. Das heißt, dass die Beziehungen dann auch rechtsförmig geregelt werden müssen, wie diese Verträge laufen, wie der Warentausch funktioniert etc. Es braucht aber auch Rahmenbedingungen für die Reichtumsproduktion, insbesondere eine Infrastruktur. Ja, sonst kann das Ganze gar nicht funktionieren. Und was ganz wesentlich ist, was der Staat leisten muss, ist so etwas wie eine relative gesellschaftliche Kohärenz herstellen. Das ist jetzt gar nicht mal unbedingt nur wirtschaftlich gemeint. Es geht jetzt nicht nur um die Konkurrenz der Wirtschaftsunternehmen, sondern es geht um die vielen, vielen Privatinteressen, die ja konstitutiv sind und die in der Gesellschaft gegeneinander stehen. Was weiß ich, die Privatinteressen der Autofahrer gegen die der Fahrradfahrer. Ja, oder derjenigen, die private Krankenversicherung haben und die eine öffentliche. Gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Also es gibt eine Vielfalt von Privatinteressen, die permanent gegeneinander stehen und die sich dann ja auch in politischen Parteien ausdrücken und wo der Staat dafür sorgen muss, dass irgendwie diese Interessen in einen Ausgleich gebracht werden. Sonst funktioniert Gesellschaft schlicht und einfach nicht. Also insofern braucht es immer auch auf der Ebene den Staat als äußeren Gewaltapparat. Nun ist es aber so, dass die Tatsache, dass der Staat mit einer sehr großen Macht ausgestattet wird oder ausgestattet ist, führt auch dazu, dass die Regulationsmacht des Staates, die Regulationspotenz häufig überschätzt wird. Also es wird dann quasi daraus geschlossen, der Staat ist ja so mächtig, der ist ein riesiger Gewaltapparat, der kann Verbote aussprechen, der kann dieses und jenes regeln. Daraus wird dann oft geschlossen, der kann ja eigentlich auch den Kapitalismus verändern. Also das ist so die klassische Überschätzung. Also wo sind da eigentlich die Grenzen? Dazu muss man zunächst mal grundsätzlich sagen, dass diese Regulationsmacht des Staates sich immer nur auf das Innere der kapitalistischen Beziehungs- und Reichtumsform bezieht. Also die Regulation ist im Inneren dieser Beziehungsform und Reichtumsform angesiedelt. Sie regelt also das, was aufgrund der inneren Widersprüche dieser Form entsteht und was daraus auch an Zentrifugalkräften entsteht, an Zerstörungspotenz. Das muss der Staat einfangen, das muss er regulieren, das kann ein Staat, der gut funktioniert, bis zu einem gewissen Grad auch tun. Dazu gehört auch Eingriff in Privatinteressen, also bestimmte Privatinteressen eben begrenzt werden, dass zum Beispiel in einem Unternehmen vorgeschrieben wird, dass es nicht einfach das Gift in den Rhein schütten darf, sondern dass da eine Kläranlage her muss. Ja, also solche Sachen gehören damit dazu. Aber das bewegt sich immer im Inneren dieser Beziehungs- und Reichtumsform. Die Zwänge dieser Form sind aber immer schon vorausgesetzt und können vom Staat nicht ausgehebelt werden. Wenn wir das an der ökologischen Frage festmachen, dann heißt das zunächst grundsätzlich, dass staatliche Umweltpolitik immer schon den Wachstumszwang und die Externalisierungslogik voraussetzt. Das ist das eine. Also das kann nicht grundsätzlich ausgehebelt werden, sondern eben auch nur irgendwie eingedämmt, reguliert, vielleicht begrenzt. Das ist das eine. Und das andere ist, staatliche Umweltpolitik bezieht sich grundsätzlich immer nur auf das eigene nationale Territorium. Und daraus ergibt sich eine grundsätzliche Zwickmühle. Umweltpolitik darf also erstens die Wachstumsdynamik nicht ernsthaft blockieren, höchstens umlenken. Also zum Beispiel, soll dann verboten werden, aber dafür wird das E-Auto installiert, eine riesige Infrastruktur aufgebaut, Produktionen in Gang gesetzt und so weiter. Ja, also die Wachstumsdynamik ist dadurch nicht blockiert, sie wird vorübergehend in einem bestimmten Sektor behindert, aber um sie auf einem anderen Sektor wieder in Gang zu setzen. Die Wachstumsdynamik als solche kann der Staat nicht blockieren, ohne sich selbst die Grundlage unter den Füßen wegzuziehen. Zweitens darf Umweltpolitik natürlich nicht die Konkurrenzposition auf dem Weltmarkt ernsthaft beschädigen. Ja, das ist mal das klassische Argument, was natürlich auch eingesetzt wird, um zu erpressen. Also jedes Unternehmen sagt dann immer, um Gottes Willen, das dürft ihr nicht machen, wir wandern dann ab und so. Und in vielen Fällen stellt sich raus, die Maßnahmen, die da vom Staat erlassen wurden, die ja auch gar nicht so wirklich schlimm sind, können die locker erfüllen, ohne abzuwandern. Aber grundsätzlich ist natürlich diese Gefahr da. Also wenn ein Staat wirklich ernsthaft bestimmte Umweltschädigungen verbietet, dann kann das die Konkurrenzposition am Weltmarkt beschädigen. Es kann auch dazu, oder es führt auch regelmäßig dazu, dass bestimmte Industrien dann auch abwandern. Und drittens darf natürlich die gesellschaftliche Kohärenz, also der Interessensausgleich durch die Umweltpolitik, nicht ernsthaft in Frage gestellt werden. Das ist dann so ein Thema wie zum Beispiel gerade so diese berühmte CO2-Steuer, ja, die ja von der Industrie durchaus getragen werden kann. Die jammern zwar, aber das könnten die locker wegstecken. Aber sie führt, jedenfalls in bestimmten Rahmen, aber sozialpolitisch ist es eigentlich eine Katastrophe, weil es die bestehenden Ungleichheiten extrem vergrößert. Also diejenigen, die gut verdienen, denen ist das wurscht, die fahren auch trotzdem noch in Urlaub und fahren mit dem Auto rum, und die anderen, die wenig verdienen, können nicht mehr heizen im Winter. Ja, also das ist ja tatsächlich ein Problem, ein grundsätzliches Problem, was sich immer auch dann stellt oder verschärft wird, wenn versucht wird, Umweltpolitik über marktwirtschaftliche Instrumente zu regeln. Da komme ich auch gleich noch drauf zurück. Das ist überhaupt ein grundsätzliches Problem. Die CO2-Steuer ist ja der Versuch, marktwirtschaftliche Impulse zu geben, um Steuerungswirkung zu erzielen, dass eben bestimmte Energieformen nicht mehr verwendet werden. Nur ist die Individualisierung da immer schon vorausgesetzt und wird noch bestärkt. Ja? Und deswegen gibt es da natürlich auf der Ebene durchaus einen Widerstand, auch einen politischen Widerstand, der seinen Hintergrund hat. Ja? Also so diese Gefahr der sozialen Spaltung zu verschärfen. Nur die Frage, die dann zu stellen wäre, ist, was stattdessen, und da gäbe es natürlich auch andere Möglichkeiten, auch immanent Umweltpolitik zu betreiben, als ausgerechnet über dieses Instrument der CO2-Steuer. Können wir dann in der Diskussion auch noch darauf zurückkommen. Welche konkreten Maßnahmen jetzt ein Staat ergreifen kann, hängen natürlich auch ab von der Stellung eines Landes in der Weltmarktkonkurrenz. Also ein Land wie Deutschland, was reich ist, was eine starke Weltmarktposition hat, kann sich bestimmte Maßnahmen sehr wohl leisten, auch wenn die Industrie aufschreit. Andere Länder können das nicht, weil die extrem abhängig sind von bestimmten Industrien, meinetwegen, oder bestimmten Wirtschaftsunternehmen, meinetwegen auch im Bausektor oder im Tourismus, ja, die es eben nicht erlauben, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, ohne tatsächlich auch die wirtschaftliche Position des Landes dann im Weltmaßstab in Frage zu stellen und zu entsprechenden sozialen Verwerfungen im Land zu führen, weil ja auch die Bevölkerung, Großteil der Bevölkerung, eben genau von diesen Einnahmen abhängt. Das ist das eine, also die Stellung eines Landes in der Weltmarktkonkurrenz, aber natürlich auch der gesellschaftspolitische Druck. Also innerhalb dieser Spielräume, die es natürlich gibt, es gibt ja umweltpolitische Spielräume, ja, immanent, hängt es auch davon ab, welchen gesellschaftspolitischen Druck es gibt. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel wäre die Anti-Atomkraftbewegung in den 70er, 80er Jahren, die in Deutschland sehr stark war und dann letztlich mit dazu geführt hat, wenn auch auf längere Sicht und mit allen möglichen Aufs und Abs, dass die Atomkraft dann in Deutschland nicht mehr, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Ich glaube, ein paar sind noch im Betrieb, demnächst werden. Ich weiß, bin ich gar nicht auf dem neuesten Stand, aber jedenfalls ist so dieser Ausstieg vollzogen worden. Im Unterschied zu einem Land wie Frankreich, wo es massenhaft Atomkraftwerke gibt. Ja, also was da jeweils passiert, ist natürlich auch nicht vorgegeben. Also wenn ich von verdinglichten Zwängen spreche, dann heißt das nicht Determinierung im Einzelnen, sondern das heißt erstmal den Gesamtkomplex, also die grundlegenden Zwänge, die existieren, aber wie, in welcher Art und Weise die dann jeweils wirken und wo etwas dagegen unternommen werden kann, das ist natürlich nicht vorgegeben, sondern hängt von allen möglichen Faktoren ab, unter anderem eben auch vom gesellschaftspolitischen Druck. Weil nun die Umweltstrategien, die staatliche Umweltpolitik diesen grundlegenden Zwängen ausgesetzt ist, bestand Umweltpolitik zu einem großen Teil in den letzten Jahrzehnten darin auszuweichen. Ja, also man muss dazu sagen, Umweltpolitik ist ja noch gar nicht so alt. Also in Deutschland gab es die ersten Umweltgesetze unter der Regierung von Willy Brandt im Jahr 1971. Witzigerweise war die Umweltpartei damals die FDP. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die hatten tatsächlich... Bitte? Jetzt sind sie wieder, genau. Die haben tatsächlich da so umweltpolitische Fragen eingebracht, Forderungen eingebracht und haben die in Gesetzesform gegossen. Die Industrie war völlig überrascht, weil die gar nicht damit gerechnet haben und haben deswegen auch ihre Lobbyarbeit gar nicht anschmeißen können. Also was ich sagen will, 50 Jahre ist das eigentlich erst alt. Umweltpolitik jetzt in einem wirklich aktiven Sinne. In Deutschland, in den USA war es etwas früher dran. Aber wesentlich war diese Umweltpolitik immer geprägt oder hat den Charakter von Ausweichstrategien. Das sind zum einen technologische Maßnahmen gewesen, also zum Beispiel 80er Jahre Einführung des Katalysators, ja? Oder in den 70er Jahren Einführung des bleifreien Benzins. Ja, das waren so Maßnahmen, um zu sagen, ja, wir tun ja was, um den Autoverkehr umweltfreundlich zu gestalten. Mit dem Ergebnis, dass wir heute doppelt so viele Autos haben wie in den 80er Jahren in Deutschland. Ja? Und der Energie- oder CO2-Ausstoß im Verkehrssektor in keiner Weise gesunken ist, ja? Weil der ja kompensiert wurde durch mehr Autos, durch größere Autos und so weiter und so fort. Also Ausweichstrategie. Man sagt, wir haben hier eine Technologie, die ist umweltfreundlich, die macht eine bestimmte Industrie umweltfreundlich und das ist natürlich letztlich nichts anderes als eine Augenwischerei, die dann dazu führt, dass weitergemacht werden kann wie bisher. Heute haben wir das Beispiel mit dem E-Auto. Ja, das ist die nächste große Ausweichstrategie mit katastrophalen ökologischen Folgen. Das zweite ist die Verschiebung der Emissionen und der Schädigung auf die Zukunft. Das gilt natürlich sehr stark fürs CO2. Also wir haben ja heute zu kämpfen mit den CO2-Emissionen der letzten 100 Jahre und vor allem mit den CO2-Emissionen der Nachkriegszeit, also vom fordistischen Boom her. Die machen sich jetzt ernsthaft bemerkbar. Also, dass sie da waren, wussten wir schon, aber jetzt werden sie wirklich spürbar in ihren Konsequenzen. Gilt natürlich auch für den Atommüll, für Giftmüll. Es wird dann irgendwo eingelagert für die nächsten so und so viel tausend Jahre, strahlt das dann munter vor sich hin. Also auch eine Form von Externalisierung, von Verschiebung. Und ein wesentlicher Punkt ist natürlich die Verschiebung, die Externalisierung der Schäden auf schwächere Länder im Sinne von der Weltmarktkonkurrenz, von Machtpositionen in der Welt. Das war eine ganz klare Strategie auch in den 80er Jahren, dass sogenannte schmutzige Industrien, also Industrien mit vielen Emissionen, in Länder des globalen Südens verschoben wurden. Das gilt zum Beispiel auch für die Textilindustrie, die die ökologisch extrem schädlich ist. Bekleidungsindustrie gibt es ja praktisch in Deutschland kaum noch, ne? Und dann gibt es ein paar Unternehmen, die sagen, wir produzieren ökologisch, ihr könnt mit gutem Gewissen unsere Sachen kaufen, aber der wirkliche Dreck fällt anderswo an. Ja? Also Externalisierung und gleichzeitig natürlich der Import von Naturressourcen, Soja aus Brasilien, Argentinien, Palmöl und so weiter. Wir kennen das alle, die Beispiele. Ne? Also, dass da die Natur wird anderswo zerstört und in den kapitalistischen Kernländern werden die Produkte, die auf dieser Grundlage hergestellt wurden, konsumiert. Es gibt aber Grenzen der Verdrängung und das merken wir jetzt zunehmend. Ja, also Stichworte Überschwemmungen, Brände, Wetterextreme und so weiter. Ne? Das ist jetzt zunehmend spürbar. Um es vielleicht erstmal grundsätzlich auszudrücken, für den Kapitalismus gilt eigentlich generell, dass er, also zunächst mal gilt, dass er einer ungeheuren historischen Dynamik unterliegt. Das gehört zu diesen Zwängen dazu. Also er muss wachsen, er muss die Produktivität immer steigern, er muss sich auf die ganze Welt ausdehnen. Das ist sozusagen im Genmaterial des Kapitalismus angelegt. Aber die Widersprüche, die auch in ihm angelegt sind und die zu Krisen führen, die zu Katastrophen führen, diese Widersprüche werden immer nur verdrängt, um sie auf höherem Niveau zu produzieren, zu reproduzieren. Das gilt ökonomisch. Das will ich jetzt gar nicht, das Fass mache ich jetzt überhaupt nicht auf, aber da kann man das ja sehr deutlich machen. Das ist ja auch einer unserer Schwerpunkte von Krisenanalyse, die wir so in den letzten Jahrzehnten betrieben haben, das nachzuweisen. Aber es gilt genauso ökologisch. Wir sind heute in der Situation, in der deutlich wird, also selbst auch für Leute, die sonst die Augen verschließen, wird es wirklich deutlich, dass die staatliche Krisenverdrängung an ihre Grenzen stößt. Bisher trafen die Folgen der Klimakrise ja überwiegend die Länder des globalen Südens, ja, die dann ihre Lebensgrundlage verloren, die in unbewohnbaren, also deren Regionen unbewohnbar wurden, die dann natürlich auch versucht haben, irgendwie zu fliehen, hierher zu kommen. Dann wurden hier die Mauern hochgezogen. Auch eine Form der Verdrängung. Aber jetzt trifft die Klimakrise auch zunehmend die kapitalistischen Zentren. Extremwetter, Brände, Überschwemmungen und so weiter. Ja. Haben wir ja einige Beispiele gehabt, allein in diesem Jahr. Jede Menge Beispiele, so weltweit betrachtet. Und eben auch hier in Deutschland. Es gibt eine zunehmende Vernichtung von Naturräumen. Auch das weiß mittlerweile jeder und jede. Übrigens auch die Pandemien, die im Gefolge dieser Zerstörung der Naturräume entstehen, also Zoonosen, die dann Pandemien auslösen, haben auch damit zu tun. Also da gibt es ja einen ganz klaren Zusammenhang der Zurückdrängung der Naturräume und der Entstehung von Zoonosen, dass Lebensräume verloren gehen für Tiere, die Viren suchen sich neue Wirte, das kann man alles ja auch, wurde ja auch in vielen Analysen nachgezeichnet, gibt auch in diesem Buch, was wir herausgegeben haben, mache ich ein bisschen Eigenwerbung, Shutdown liegt da hinten, ein Artikel vom Ernst Lohoff, der das auch nochmal so analysiert hat. Ja, also es ist sozusagen, also kurz zusammengefasst, also die Folgen der Klimakrise und überhaupt der ökologischen Krise werden zunehmend spürbar, also die Verdrängung funktioniert immer schlechter. Was bedeutet das aber? Kann also der Staat das Problem lösen? Also der Staat, der diese Probleme mit verursacht hat, der die Rahmenbedingungen für die abstrakte Reichtumsproduktion immer schon garantiert hat, zur Verfügung gestellt hat, der aktiv verdrängt hat. Also der Staat ist ja, um vielleicht mal auf den Punkt zurückzukommen, was die Thema Externalisierung, ja, also im Inneren seines Staatsgebietes, kann der Staat durchaus teilweise erzwingen, dass die Unternehmen bestimmte Kosten internalisieren. Ja, ich hatte eben das Beispiel der Verschmutzung des Rheins. Ja, also das war ja in den 70er Jahren ein großes Thema und 80er noch. Und mittlerweile ist zumindest, was so diese sichtbaren und wirklich direkt spürbaren Verseuchungen angeht des Rheins oder anderer Flüsse in Deutschland, hat sich ja einiges getan. Also das Wasser ist wirklich oberflächlich zumindest besser geworden. Da gibt es zwar alle möglichen Ablagerungen und Mikroplastik und was weiß ich, aber so dieses, dass da einfach das Gift in den Rhein und in die Donau oder sonst wo geschüttet wurde, das ist tatsächlich, findet nicht mehr statt. Da hat der Staat eingegriffen, da hat er also quasi Unternehmen dazu gezwungen, Kosten zu internalisieren. Das bedeutet Kosten. Kläranlage, Reinigungsanlagen, was weiß ich, Produktionsverfahren umstellen und so weiter. Ne? Insofern hat der Staat die Möglichkeit, auf seinem eigenen Territorium bis zu einem gewissen Grad Internalisierung zu erzwingen. Gleichzeitig ist er aber nach außen hin ein aktiver Akteur der Externalisierung, indem zum Beispiel eben sogenannte schmutzige Industrien einfach gezwungen werden, abzuwandern, weil sie eben im Inland nicht mehr produzieren können unter den Auflagen. Und das weiß natürlich jeder, der in der staatlichen Umweltpolitik aktiv ist, dass das passiert und das wird quasi mitgedacht. Ja, also da wird das halt einfach verlagert. Es ist nicht mehr auf dem eigenen Territorium, wir sind ökologisch super, wir sind die ökologischen Weltmeister, hieß es sogar eine Zeit lang von Deutschland, was natürlich völliger Unfug war, immer schon. Also der Staat ist selbst ein aktiver Akteur der ökologischen Zerstörung. Und jetzt soll also der Staat plötzlich der Akteur ökologischer Politik sein. Ja? Wie soll das funktionieren? Das ist also schon allein von der ganzen Geschichte der ökologischen Zerstörung offensichtlich ein Widerspruch. Jetzt sagen natürlich Leute, die staatssozialistische Konzepte wollen oder vertreten, wir wollen ja, dass der Staat ganz anders wird. Wir wollen ja Machtverschiebung erreichen in der Gesellschaft und wir wollen erzwingen, dass der Staat die Produktion kontrolliert und steuert. Also eine Art Planwirtschaft. Und das soll erreicht werden durch eine Machtverschiebung. Ja, ich meine, schieben wir mal beiseite die Frage, wie so eine Machtverschiebung zustande kommen soll, sondern nehmen das mal sozusagen einfach mal beim Wort, das Konzept. Da steht ja dahinter eine sehr äußerliche Vorstellung des Verhältnisses von Markt und Staat. Also wird quasi der Staat wird gedacht halt als ein Machtapparat, der Instrument von den gesellschaftlichen Kräften ist. Und was der Staat macht, hängt also letztlich nur davon ab, wie die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse sind. Wenn also die große Industrie und die starken Interessengruppen der Autolobby und so weiter den Staat beherrschen, dann macht er eine miese Umweltpolitik. Aber wenn es dann die gesellschaftlichen Kräfte, wird dann ja auch mal in Klassenverhältnissen gedacht, die Klassen, die subalternen Klassen und so weiter den Staat beherrschen, dann kann der auch anders. Nämlich die Produktion einfach transformieren, umsteuern und so weiter. Also es hängt quasi nur von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ab. Was aber nicht gesehen wird, sind die strukturellen Gründe dieses, ich nenne es mal Staatsversagens in der Umweltpolitik. Ja. Die strukturellen Gründe sind eigentlich, ich hatte sie ja aufgelistet, ich erinnere nur noch mal dran, der Staat sichert den allgemeinen Rahmen ab, aber er kann nur äußerlich in die abstrakte Reichtumsproduktion eingreifen. Deswegen auch abstrakte Allgemeinheit. Es ist kein Zufall, dass die staatliche Planwirtschaft, also der sogenannte Realsozialismus, gescheitert ist. Das war notwendig. Der musste scheitern. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil eine Gesellschaft, die auf dem Gegeneinander von Partikularinteressen beruht, nicht zentral gesteuert werden kann. Das wurde versucht. Und das ist kläglich gescheitert. Und es gab ja auch, man kann auch zeigen, wie die Partikularinteressen im Staatssozialismus weitergewirkt haben. Ja, und zwar auf eine Weise, die kontraproduktiv war für die Planwirtschaft. Ja, wo permanent sich die Privatinteressen durchgesetzt haben, unterhalb dieser Glocke der Planwirtschaft, die beansprucht hat, alles zu kontrollieren. Und das war keine Frage von fehlenden technischen Möglichkeiten, dass die keine großen Computer hatten, um die Planung besser durchzurechnen, sondern das hat was mit der Grundstruktur zu tun. Die wurde nämlich nicht aufgehoben und das wollen die staatssozialistischen Konzepte auch nicht. Diese Grundstruktur wird vorausgesetzt. Die Menschen sollen sich weiterhin über Waren, über Privatarbeit miteinander in Beziehung setzen, nur dass es eben keinen Markt geben soll, der das regelt, sondern ein Staat alle Vorgaben macht. Vielleicht noch ergänzt durch Genossenschaften und so, die dann in die staatliche Planung mit einbezogen sind. Das denken die heute alles mit. Aber was ausgeblendet wird, ist, dass dieses Gegeneinander der Partikularinteressen grundlegend ist für eine Gesellschaft, die auf Warenproduktion basiert. Und zwar auch auf eine Gesellschaft, die aus staatlich organisierter Warenproduktion beruht. Ja, also Warenproduktion, egal ob sie vom Staat organisiert wird oder sich über den Markt regelt, beruht auf dem Gegeneinander der Partikularinteressen. Und insofern, und es ist eben eine Illusion zu meinen, es könnte da diesen einen Akteur geben, der alles steuert und im Griff hat. Ein bisschen anders sieht es aus. Ich hatte ja so die beiden Konzepte genannt, Staatssozialismus und Green New Deal. Also die Konzepte des Green New Deal sind in gewisser Weise viel, viel bescheidener. Also sie erheben nicht den Anspruch, die ganze Produktion zu kontrollieren und zu steuern, sondern sie sagen, wir wollen die Infrastruktur umbauen und wir wollen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändern. Da gibt es dann so, so Vorschläge wie eben, was weiß ich, gibt es ein Buch von Bernd Ritzinger von der Linkspartei, der das dann so wie so ein Programm auflistet, den öffentlichen Personennahverkehr konsequent ausbauen, kostenlos machen, Autoverkehr zurückdrängen, Energieversorgung dezentralisieren und kommunalisieren, den Wohnungssektor genossenschaftlich und kommunal organisieren und so weiter und so fort. Also gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen, die ich würde sagen, politisch prinzipiell denkbar sind. Also sind durchaus, sie liegen im klassischen Zuständigkeitsbereich des Staates. Der Staat war schon immer zuständig für die Rahmenbedingungen. Dazu gehörte eben auch der öffentliche Personennahverkehr, die Energieversorgung, auch der Wohnungssektor über lange Zeit. Ja. Also das sind alles so Rahmenbedingungen, für die der Staat klassischerweise zuständig war und wo es durchaus prinzipiell durchaus denkbar wäre, dass er da wieder quasi diese neoliberalen Privatisierungsmanöver zurücknimmt. Was allerdings, also insofern finde ich, sind diese Konzepte des Green New Deal realistisch im Sinne von, sie überschätzen nicht prinzipiell die Handlungsmacht des Staates. Das hängt natürlich von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ab, auch von Konkurrenzbedingungen, von allen möglichen. Aber prinzipiell denkbar ist, dass das in der Handlungsmacht des Staates liegt. Insofern setzen sie in gewisser Weise an bei einem Punkt der politische Machbarkeit enthält. Allerdings, und das ist dann die grundlegende Schwäche bei den ganzen Konzepten des Green New Deal, diese Veränderung der Rahmenbedingungen werden ja immer gedacht als Teil eines grünen Kapitalismus. Ja, also es wird immer gedacht, es wird ja nicht gedacht als Überwindung des Kapitalismus, der Warenproduktion, sondern es soll einen grünen Kapitalismus geben, der dann auf Grundlage einer anderen Infrastruktur auch ökologisch nachhaltig funktioniert. Und das ist natürlich die große Illusion, weil es kann keinen grünen Kapitalismus geben, also eine Produktionsweise, eine Beziehungsform, die auf Grundlage von der Selbstzweckhaftigkeit der Produktion beruht, oder wo der Reichtum darin besteht, immer mehr aus Geld mehr Geld zu machen, auf Akkumulation. Also eine solche Produktionsweise kann nun mal nicht ökologisch nachhaltig sein. Dennoch würde ich sagen, wir müssen ja auch immer die Frage stellen, wo kann denn überhaupt politisch angesetzt werden? Ja, wir können natürlich ganz grundsätzlich sagen, ja, wir müssen über die Warenform hinaus, das ist auch richtig. Aber die Frage wird ja auch immer wieder gestellt und die drängt sich ja auch auf. Wie können wir heute politisch erste Schritte tun in eine bestimmte Richtung? Und da finde ich, dass die Konzepte des Green New Deal in gewisser Weise Ansatzpunkte bieten. Nicht in dem Sinne, wie die sich selber definieren als Teil eines grünen Kapitalismus, aber doch insofern, als sie zumindest darauf hinauslaufen, die marktwirtschaftliche Logik in bestimmten Bereichen der Gesellschaft zurückzudrängen, also ÖPNV kostenlos zu machen, Autoverkehr aus den Städten herauszudrängen, ist etwas, was die marktwirtschaftliche Logik zurückdrängt, was die Lebensbedingungen auch verbessert, wenn es umgesetzt wird, ganz konkret. Das Gleiche gilt für die Energieversorgung, den Wohnungssektor, also all diese Beispiele, gibt noch mehr Beispiele, wo sie durchaus im Blick haben, wir müssen die marktwirtschaftliche Logik zurückdrängen. Und das ist natürlich richtig, weil das geht in die gleiche Richtung wie eine Perspektive der Überwindung der Warenform. Insofern bieten diese Konzepte meiner Ansicht nach auch Ansatzpunkte für einen Kampf um die Aufhebung der Warenproduktion. Aber natürlich nicht als solche, sondern es geht darum, auch diese Konzepte also höchstens anzusetzen an diesen Konzepten, es braucht eine Bewegung, die sich an der Perspektive der Warenform oder der Warenproduktion orientiert. Das heißt nicht, wir schaffen die Warenproduktion heute ab, das geht sowieso nicht, das ist ein langer Prozess, aber diese Bewegung, die sich diese Perspektive setzt, die braucht es, um überhaupt auch heute politische Schritte machen zu können. Ja, und dazu gehören dann durchaus solche Ansätze, die in den Konzepten des Green New Deal enthalten sind. Wenn aber diese Perspektive nicht mehr ist grüner Kapitalismus, sondern Aufhebung der Warenproduktion, dann verändert sich auch der Charakter der Auseinandersetzung auf dem Feld der Politik. Also bekommt diese Auseinandersetzung einen neuen Charakter. Dann geht es nämlich nicht mehr darum, die Macht in den staatlichen Institutionen zu übernehmen, um die Gesellschaft umzumodeln oder in den grünen Kapitalismus zu verwandeln, sondern es geht dann um eine Neubesetzung oder auch eine Neudefinition dessen, was gesellschaftlich Allgemeines ist. Ja, das gesellschaftliche Allgemeine ist heute bestimmt als Feld des Staates und der Politik. Und zwar in dieser bestimmten Form, wie ich das versucht habe zu skizzieren, nämlich als abstrakte Allgemeinheit, als Voraussetzung der abstrakten Warenproduktion, der abstrakten Reichtumsproduktion und der dazugehörigen Beziehungsform. Das ist das, was das Feld des Allgemeinen heute ausmacht. Der Kampf wäre einer der Neubesetzung und Neudefinition des gesellschaftlichen Allgemeinen, also gewissermaßen die Rücknahme des Allgemeinen in die gesellschaftliche Beziehungsform. Was heißt das? Das kann eigentlich nur heißen, Orientierung an einer gesellschaftlichen Beziehungsform, die auf Kooperation und Selbstorganisation beruht, ja, also wo eben nicht die Gesellschaft so funktioniert, dass die Vereinzelten einzeln gegeneinander stehen und ihre Interessen gegeneinander verfolgen und darüber Gesellschaft bilden, sondern dass Gesellschaft sich darüber konstituiert, dass Menschen immer schon kooperieren und sich selber organisieren. In einer solchen Beziehungsform ist das gesellschaftlich Allgemeine prinzipiell immer schon mitenthalten und gedacht. Das ist eben eine ganz andere Form von Allgemeinheit als die der abstrakten Allgemeinheit des Staates. Und wenn diese Perspektive in einer Bewegung vorhanden ist, dann heißt es auch, dass sie im Kampf um die Neubesetzung des gesellschaftlichen Allgemeinen damit beginnen kann, Schritte der gesellschaftlichen Kooperation oder Felder der gesellschaftlichen Kooperation und Selbstorganisation zu entwickeln und auszubauen und quasi auf den Bruch mit der Gesellschaft, mit der kapitalistischen Beziehungsform und der kapitalistischen Reichtumsform hinzuwirken. Also gibt es, es ist tatsächlich auch eine Frage der Perspektive. Ist diese Perspektive vorhanden? Also heute gibt es diese Perspektive nicht. Es gibt so eine eher schon so ein sich abfinden mit, ja, höchstens der Staat kann es noch richten. Oder wir versuchen es mit, ganz beliebt ja auch, gerade in der ökologischen Bewegung, Klimabewegung, CO2-Steuer, also so von vornherein beschränkt man sich auf solche immanenten Forderungen, die überhaupt nicht über den Rahmen der gesellschaftlichen Beziehungs- und Reichtumsform hinausgehen, weil diese Reichtums- und Beziehungsform gar nicht reflektiert wird. Also es geht hier nicht, deswegen auch nicht darum, jetzt radikal alles zu verwerfen, was politisch jetzt möglich wäre, sondern es geht darum, politisch heute das zu machen, was durchaus möglich wäre, aber mit einer neuen Perspektive, mit der Perspektive der Aufhebung der Warenform. Und wenn es eine solche Bewegung gibt, die eine solche Perspektive entwickelt, dann hat sie ja auch, dann ergeben sich aus dieser, allein aus der Tatsache, dass diese Perspektive vorangetragen wird, ergibt sich schon eine ganz andere gesellschaftliche Veränderung als die jetzt meinetwegen durch die Klimabewegung erzielt wurde. Also Bewegungen erzielen ja gesellschaftliche Veränderungen, wir haben es an der Klimabewegung gesehen, nochmal nach vielen anderen Bewegungen, aber es braucht eine Bewegung, die sich eine solche Perspektive setzt und dann eben auf dem Feld des Allgemeinen diese Kämpfe ausficht, um die Entwicklung von neuen Formen der gesellschaftlichen Beziehung auf der Grundlage von Kooperation und Selbstorganisation.